Ich schau mich an, frag mich, was ist meine Existenz? Ein Junge aus Palästina, der sein Land nicht kennt. Ich zeichne Bilder und häng sie in mein Zimmer auf. Frage mich, wann hört denn dieser Albtraum auf? Eine Familie sitzt gerade am Essenstisch. Panzerflugzeuge haben dieses Haus erwischt. Es ist doch klar, dass wir alle diesen Hass führen, wenn Soldaten unschuldige Menschen abführen. Wie soll die Zukunft unserer Kinder weitergehen? Wie sollen unsere Kinder ohne Land weiterleben? Ich weiß es nicht, doch man muss was gegen unternehmen. Geht es so weiter, werden beide Seiten untergehen. Ich kann nicht zusehen, wie Menschen das Blut sehen und Kinder verzweifelt durch Kugeln verbluten. Und warum bleibt die Hoffnung tief in mein Herzen drin? Weil sie mir jeden Tag einen Blick in die Schmerzen bringt. Ihr müsst das alles glauben. Irgendwo im Nahen Osten gibt es Menschen, die jetzt eure Hilfe brauchen. Ihr habt die Herzen der Menschen gefesselt und könnt nicht glauben, dass die Bilder hier echt sind. Ihr müsst das alles glauben. Irgendwo im Nahen Osten gibt es Menschen, die jetzt eure Hilfe brauchen. Ihr habt die Herzen der Menschen gefesselt und könnt nicht glauben, dass die Bilder hier echt sind. Mein Bruder, sag mir, warum ist diese Welt so kalt? Warum gibt keiner diesem Krieg einen Halt? Kein Platz zum Schlafen, Häuser werden zertrümmert und Blut fließt. Keiner, der sich um uns kümmert. Ich erklär euch, wie es uns geht. Ich hoffe, dass mich einer von euch versteht. Kinder sind ohne Familie groß geworden. Die ganze Familie einfach im Krieg gestorben. Eltern haben durch den Krieg ihre Kinder verloren. Menschen sterben, darunter Babys erst neu geboren. Ich kann es nicht ertragen, will es nicht akzeptieren, dass hilflose Kinder ihre Eltern verlieren. Alles wird zerstört und verbrannt. Es herrscht Krieg in mein Heimatland. Irgendwann kehren wir wieder in mein Heimatland, Palästina. Ihr müsst das alles glauben. Irgendwo im Nahen Osten gibt es Menschen, die jetzt eure Hilfe brauchen. Ihr habt die Herzen der Menschen gefesselt und könnt nicht glauben, dass die Bilder hier echt sind. Ihr müsst das alles glauben. Irgendwo im Nahen Osten gibt es Menschen, die jetzt eure Hilfe brauchen. Ihr habt die Herzen der Menschen gefesselt und könnt nicht glauben, dass die Bilder hier echt sind. Wir sind gefangen im eigenen Land, unsere Hände im Gesicht und das 60 Jahre lang. Ihr tötet Frauen vor den Augen ihrer Kinder, Tag für Tag, und es wird immer nur noch schlimmer. Sag mir eins, womit haben wir das verdient, dass hilflose Kinder ihre Eltern verlieren? Wir sind gefangen im eigenen Land, es werden Kinder ermordet und Familien verbrannt. Ist das gerecht? Menschen leben in Angst, unschuldig sitzen sie in den Kerkern gefangen. Ihr habt Herzen gebrochen, habt auf Menschen geschossen, zu viel Blut ist geflossen und das im Nahen Osten. Ein Puzzle geht nicht auf, wenn irgendetwas fehlt. Ich meine, wir sind ein Volk, wo nicht mal unsere Meinung zählt. Wir werden nicht ernst genommen, wir sind ein armes Volk. Darum denken sie, dass sie machen können, was sie wollen. Ihr müsst das alles glauben. Irgendwo im Nahen Osten gibt es Menschen, die jetzt eure Hilfe brauchen. Ihr habt die Herzen der Menschen gefesselt und könnt nicht glauben, dass die Bilder hier echt sind. Ihr müsst das alles glauben. Irgendwo im Nahen Osten gibt es Menschen, die jetzt eure Hilfe brauchen. Ihr habt die Herzen der Menschen gefesselt und könnt nicht glauben, dass die Bilder hier echt sind. Ihr müsst das alles glauben.